Wien 3, hintere Zollernstraße 9. Wohnort der Familie Kurz und weiterer 10 jüdischer Mitbewohner. Die Familie Kurz. Leopold Kurz, geboren 1898 in den polnischen Karpaten, war ein erfolgreicher Kaufmann. Die Familie floh 1939 aus Wien in Richtung Italien. Leopold Kurz wurde in Frankreich aufgegriffen und via Drancy nach Auschwitz deportiert. Er wurde am 11. September 1943 ermordet. Die Gattin Frieda Kurz, geborene Wolf, und ihre kleine Tochter Hanna überlebten die nationalsozialistische Herrschaft versteckt in Frankreich und wanderten dann in die USA aus. Die ältere Tochter von Leopold Kurz, Renate Kurz, heute René Wiener, lebt 92-jährig in New York. Renate Kurz schloss sich unter Einsatz ihres Lebens der französischen jüdischen Jugendresistance an und rettete Kinder über die Grenze in die Schweiz. Dafür erhielt sie im Jahr 2009 eine der höchsten französischen Auszeichnungen. Sie wurde zum Kommandeur der Légion d'honneur ernannt. Weitere jüdische Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses. Rachel Deutsch war Altpapierhändlerin in Wien 3, Kolonitzgasse 2. Sie kam im März 1941 in Modlibosice, Lublin, Polen, ums Leben. Edgar Kisch wurde am 28. Mai 1943 in Sobibor, Lublin, ermordet. Edith Kisch, geborene Siebenschein, wurde im Mai 1943 in Sobibor, Lublin, ermordet. Gertrude Rosalia Neumann und Diplom-Ingenieur Dr. Jonas Neumann, Kaufmann. Sie wurden im Mai 1942 im Mahle Trostinetz bei Minsk ermordet. Leo Feiner, Optiker, und seine Frau Hedwig Feiner flüchteten. Dem Ehepaar Valerie Felber und Oskar Felber, er war Kaufmann, gelang die Flucht in die USA. Leo Hecht handelte mit Häuten und Fellen, auch er konnte fliehen.